Cloud, was für ein Beat. Gucci, Prada, deine Ware, türkisch, Baza, Zaza, Baba, Afrikaner, Pfeife, Tatla, Kaffee, Stadler, Motherfucker, wenn ich Bretter, machen Taler, pushen, Sattler, Bissel, wie Vendetta, Kusch, Bella, Full, Teller, Good, Fella, Flo, Rata, Modus, Akka, Kachi, Satan, Asanal, Trani, Chaka, mach Krawall, Alibaba, Taj Mahal, wie so ein Pascha, überall, bin ich krasser, bin brutal, Model, Combat, will Kristall, Edelmetall um mein Hals. Heuchelung total, Tatiana geht oral. Öfter Sieger wie Real, rauch nein Kieler kein paar Mal. Dem Bruder ich geb Gas ab Talent, will hoch zu den Stars allen brennen. Wir riskieren viel nur für Geld, mehr Euro, Lila, Dollar, Money, Grand. Dem Bruder ich geb Gas ab Talent, will hoch zu den Stars allen brennen. Wir riskieren viel nur für Geld, Euro, Lila, Dollar, Money, Grand. Ich hab nur grün auf Konto, zahlen, stapeln, Money, Grand. Lass dein Visa, Misa, Bubble, zahlen, Money, Brand. Heute Rap und geh mal nie wieder vor Police rennen. Ich hab nur grün auf Konto, zahlen, stapeln, Money, Grand. Bretter anders, Flo, sein Vater, voran, Dada, schwin ich, bla bla, Rap Montana. Flieg mit Chababs nach Kanada und nach Passa, Punta Cana, hintereinander. In Designer, immer dankbar, Suit Life, Nada. Sturm die Baller, Tor, Jäger, Junior, Neymar, Ho. Franzis, Jackie, Sex auf Tour, Vorbild 50, Pac Shakur. Ausgewählt, Excalibur. 030 Berlin Kultur. Flex, flex, flex, da hab Gas, Klins, Klins, Cash, Cash, Cash, machen Money, Flex, flex, flex. Dem Bruder ich geb Gas ab Talent, will hoch zu den Stars allen brennen. Wir riskieren viel nur für Geld, mehr Euro, Lila, Dollar, Money, Grand. Gas ab Talent, will hoch zu den Stars allen brennen.